الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. Die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht zugefügt haben. Sie werden Frieden anbieten. Wir pflegten nichts Böses zu tun. Doch Allah weiß Bescheid über das, was ihr zu tun pflegtet. So betretet die Tore der Hölle, ewig darin zu bleiben. Schlimm ist fürwahr der